Kapitel 5, Übung A4. Die Tagesabläufe von Ellie und Markus. Hören Sie, was ist richtig, was falsch? Kreuzen Sie an. Hallo, ich bin Ellie. Ich wohne in München und studiere an der Ludwig-Maximilians-Universität Germanistik. Ich stehe um 8:30 auf, dann frühstücke ich schnell und fahre mit dem Bus zur Uni. Zwischen 10 und 13 Uhr besuche ich die Lehrveranstaltungen an der Universität. Um 13 Uhr esse ich in der Mensa Mittag. Danach gehe ich in die Bibliothek und lese Bücher oder Zeitschriften. Ab 17 Uhr arbeite ich in einem Fastfood-Restaurant. Dort verkaufe ich Hamburger und Pommes frites. Ich bekomme für eine Stunde Arbeit 8 €. Ich brauche das Geld, denn meine Eltern können mein Studium nicht bezahlen. 24 Uhr habe ich Feierabend. Ach, das Abendessen. Ich esse natürlich in dem Fastfood-Restaurant, so gegen 20 Uhr. Da habe ich eine kleine Pause. Ich esse aber keinen Hamburger. Ich mag lieber Salat. Guten Tag, ich heiße Markus. Ich bin Ingenieur. Mein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Ich stehe um 6 Uhr auf und fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. 12 Uhr esse ich mit meinen Kollegen in der Kantine Mittag. Um 17 Uhr habe ich Feierabend. Montags und mittwochs fahre ich zum Tennisplatz und spiele von 18 bis 19 Uhr Tennis. An den anderen Tagen fahre ich nach Hause. Meine Frau kocht abends immer sehr leckere Gerichte. Normalerweise essen wir um 19 Uhr Abendbrot, am Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Abends sehen wir oft fern, manchmal besuchen wir Freunde.